Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir sind jetzt direkt in der Kulturscheune Rangsdorf. Es ist, sagen wir, September 2025. Mhm. Und da läuft vielleicht gerade die wirklich letzte Vorstellung von Susan Klaffer als Regisseurin hier mit den Buntspechten. Das ist die Theatergruppe, die sie ja schon seit 2015 mitleitet und die sie wohl auch sehr schätzt. Ja, das hört man immer wieder. Genau. Das Stück heißt Der Lido von Berlin, eine Rangsdorf-Revue, geschrieben extra zum 650-jährigen Jubiläum von Rangsdorf. Und wichtig, Rangsdorf mit G. Nicht Rangsdorf, genau, wichtiger Punkt. Wichtig. Ja, und das Bühnenbild, das ist erstmal, ich sag mal, ganz schlicht, aber irgendwie sehr wirkungsvoll. Ein Bahnsteig am Bahnhof Rangsdorf. Klassisch. Ja, da steht ein Kiosk, betrieben von Helga, das ist Christe Hoppe. Sehr resolut. Dann gemalte Gleise, klar. Eine Schranke, Laterne, Bank, so das Übliche. Aber es liegt so eine, ja, Gewitterstimmung in der Luft. Mhm, so eine Schwüle. Genau. Und hier treffen jetzt die verschiedensten Leute aufeinander, wie an so einem Knotenpunkt, wo die Zeit irgendwie, naja, durcheinander gerät. Das ist eine echt spannende Ausgangslage, finde ich. Dieser Bahnhof, der wird quasi zu Bühnen für eine ziemlich, ja, clevere Collage. Collage, gutes Wort. Ja, denn hier mischen sich so lokale Rangsdorfer Geschichten mit der großen deutschen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Revue, also mit Musik, Sketchen, Tanz. Unterhaltsam. Eben auch zum Nachdenken an, so über Identität, Erinnerung, Wandel. Und genau das wollen wir uns ja heute mal genauer anschauen. Also Handlung, Figuren, Musik und was da so tiefer drin steckt. Okay, steigen wir ein. Die Handlung. Die Grundidee ist ja eigentlich schnell erzählt. Stimmt. Ein heftiges Unwetter legt alles lahm. Kein Flugzeug, keine Bahn. Nichts geht mehr. Chaos. Ja, und deshalb stranden halt die unterschiedlichsten historischen Figuren an diesem Bahnhof. Leute, die irgendwie einen Bezug zu Rangsdorf hatten oder eben für eine bestimmte deutsche Epoche stehen. Das fängt ja schon fast surreal an. Total. Da kommt ein steinzeitlicher Jäger rein, Andreas Pionkowski spielt ihn. Mitten auf den Bahnsteig. Genau. Und dann Pater Hubertus, Tobias Urban, der klettert da mit einer Leiter rum und wechselt dauernd die Ortsschilder aus. Ah ja, mit den alten Namen. Ja, Rangensdorf, Rangensdorf, Rengesdorf, Rittergut Rangsdorf, bis eben zum heutigen Rangsdorf seit 1927, 28. Das ist natürlich ein super visueller Gag, der sofort zeigt, okay, dieser Ort hat eine lange Geschichte, 1375, erste Erwähnung, ja. Richtig. Und diese Gestrandeten aus den verschiedenen Zeiten, die fangen dann an, so miteinander zu interagieren, ne? Reden, belauern sich, müssen sich irgendwie arrangieren. Man erfährt dann so nach und nach, wer das eigentlich ist. Genau, durch die Dialoge kommt raus, wer sie sind, was sie mit Rangsdorf verbindet, aber eben auch, welche Spannungen, welche Themen waren in ihrer Zeit wichtig. Die Handlung lebt also nicht so sehr von einem straffen Plot. Nee, nicht wirklich. Sondern eher von diesen Begegnungen, diesen Gesprächen und natürlich von den Liedern, die da immer wieder eingestreut sind. Die kommentieren das ja auch oft. Absolut. Oh, die Oder landen es emotional auf. Es gibt viel zu lachen, allein diese ewige Suche nach einer funktionierenden Toilette, das ist so ein Running Gag. Ja, der kommt immer wieder. Der sorgt für Lacher, klar, aber man spürt trotzdem immer wieder so ernste Untertöne durchscheinen. Und die Figuren, die da auftauchen, mein lieber Scholli, das ist schon ein ziemliches Kaliber. Die Buntspechte, die bringen da echt ein tolles Ensemble auf die Bühne. Wer ist denn da so dabei? Also da haben wir Beate Use gespielt von Andrea Klucke. Kennt man ja, die Erotikunternehmerin nach dem Krieg. Stimmt. Und Heinz Rühmann, Norbert Grüßmann spielt den, der große Filmstar. Die beiden sind Flieger. Ah, okay. Und die unterhalten sich über Flugrouten, schwärmen vom Rangsdorfer Flugfeld. Rühmann sagt ja, das herrlichste Flugfeld. Mhm. Aber gleichzeitig, ganz profan, klagen sie über den Verfall und, ja, die kaputten Toiletten eben. Das ist interessant, dieser Kontrast, Glamour und dann so ganz alltägliche Probleme. Genau. Und dieser Kontrast, der wird ja noch stärker als plötzlich Marlene Dietrich, ja, gespielt von Nancy Maria Brüning. Großartig. Und Hans Albers, den Christoph Ehrentraut spielt, auftauchen. Die sind nämlich mit ihrem Flugzeug auf dem Seenot gelandet. Mitten auf dem Rangsdorfer See. Ja, Und ihre Auftritte, die spielen natürlich total mit diesem Star-Image, zitieren die bekannten Lieder, die Gesten. Das erwartet man ja auch irgendwie. Klar, aber man spürt eben auch die Brüche dahinter. Gerade wenn Albers und Rühmann miteinander reden. Da geht's dann auch um ernstere Rollen, um die Kriegszeit. Diese komplexen Biografien, die Verstrickungen, das schwingt alles mit. Ja, das wird nicht so platt gesagt, aber es ist da. Diese Ambivalenz. Genau. Und dann kommt noch eine ganz andere Dynamik rein mit Leni Riefenstahl. Manuela Noack spielt die. Mhm, die umstrittene Filmemacherin. Richtig. Mit ihrem Mann Peter Jakob, Jörg Luther spielt den. Und deren Gespräche, die drehen sich so um Kunst, Anspruch, einen missglückten Ausflug zum Seebad-Casino. Dem Lido von Berlin, wie es im Stück heißt. Genau, das deutet ja den früheren Glanz an. Man spürt aber auch die angespannte Beziehung der beiden. Und natürlich dieses schwierige Erbe von Riefenstahl. Einerseits brillant, technisch top. Aber eben auch ihre Nähe zum NS-Regime. Das ist ja bis heute eine Debatte. Absolut. Und das Stück löst das nicht auf, sondern zeigt diesen Konflikt einfach. Das finde ich auch gut. Es zeigt die Figuren, aber wertet nicht unbedingt. Neben diesen Promis gibt es aber auch noch andere. Ja, wichtig für die Erdung, oder? Genau. Die Kioskfrau Helga Christa Hoppe, die hatten wir schon. Die kommentiert das alles mit so einem trockenen Witz. Herrlich. Oder Graf von Stauffenberg, auch gespielt von Nancy Maria Brüning. Interessant, der schleicht immer wieder mit so einem tickenden Koffer über die Bühne. Das ist, ja, fast schon Slapstick, oder? Es ist sehr surreal. Eine ganz eigene Art, diesen Attentatsversuch vom 20. Juli, der ja von Rangsdorf ausging, darzustellen. Fast schon, ja, beunruhigend in seiner Verfremdung. Stimmt, das erwartet man so nicht. Und dann ist da noch diese verwirrte Frau, Kimberly Nelson spielt die, die erstmal keiner so richtig einordnen kann. Die sich dann als Ellie Beinhorn entpuppt. Genau, die berühmte Fliegerin. Sie sagt, sie hat zwischen den Schranken die Zeit verloren. Das ist auch wieder so doppeldeutig. Ja, diese Zeitverschiebung. Und um das Bild dann ganz rund zu machen, gibt es ja auch noch die lokalen Figuren. Unbedingt, die Handballerin. Richtig, Evelyn und Edith vom SV Lok Rangsdorf. Die feiern ihren DDR-Meistertitel von 1956. Die bringen richtig Stimmung rein. Lokale Helden sozusagen. Ja. Und dann Nonne Maria, gespielt von Dagmar Pionkowski. Die plant nicht nur eine Jugendchor-Tournee, sondern streut auch immer wieder so historische Fakten über Rangsdorf ein. Ach, interessant. Ja, über die Entwicklung des Ortes, wichtige Besitzerfamilien von Torgau, Strohband, von Hacke, Köppen, Kahlenberg bis zu einem Dr. Spiekermann. Dessen Name wird ja später nochmal wichtig. Ah, okay. Das verankert diese großen Namen dann immer wieder im Hier und Jetzt oder besser gesagt im Dort und Damals von Rangsdorf. Genau, es verbindet die Ebenen. Wenn man sich das so anhört, diese Figuren und ihre Geschichten, da sticht doch ein Motiv besonders hervor, das Fliegen. Absolut, das liegt ja auch nahe in Rangsdorf. Klar, der Flugplatz, die Bückerwerke, Reichssportflughafen 1936 zur Olympiade. Das war ein richtiges Zentrum und das Stück nutzt dieses Motiv total vielschichtig. Fliegen steht einerseits für Freiheit, Abenteuer, wie bei Reinhard May. Über den Wolken, das Lied kommt ja auch vor. Mhm. Es steht für Pioniergeist, gerade bei Frauen wie Use oder Beinhorn. Aber eben nicht nur. Nee, eben nicht nur. Es symbolisiert auch die dunklen Seiten, die Verstrickungen. Rühmanns Fliegerei im Krieg, Riefenstahls Olympiafilm mit dieser Ästhetik, die ja auch problematisch ist. Und natürlich Stauffenbergs Flug zum Attentat. Genau. Das Fliegen hat hier Licht und Schatten. Das wird sehr deutlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und daran schließt ja eigentlich das zweite große Thema an. Die deutsche Geschichte. Diese ganze Komplexität. Und wie wir uns heute daran erinnern. Stichwort Erinnerungskultur. Ja, der Begriff fällt nicht direkt, aber darum geht es im Kern. Die Figuren stehen ja für total unterschiedliche Haltungen und Schicksale im 20. Jahrhundert. Total. Da hast du den Widerstand Stauffenberg, auch wenn er so speziell dargestellt wird. Du hast Karrieren, die im NS-System funktioniert haben oder sogar davon profitiert haben. Riefenstahl, klar. Aber auch bei Albers und Rühmann muss man ja genau hingucken. Muss man differenzieren, ja. Dann der Neuanfang nach dem Krieg. Berthe Use als Beispiel, die ja auch Tabus gebrochen hat. Und daneben steht diese scheinbar, ja, unpolitische Unterhaltungswelt, die vielen Schlager. Die ja auch Teil der Zeit waren. Eben. Und das Stück stellt das alles nebeneinander, ohne jetzt mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen. Es zeigt die Widersprüche, die Ambivalenzen. Das finde ich stark. Ja, das finde ich auch. Und wie Sie sagten, wird das immer wieder mit Rangsdorf selbst verbunden. mit der lokalen Geschichte. Genau. Man hört von der Gründung im Mittelalter, vom Rittergut, vom Dreißigjährigen Krieg, vom Bau der Eisenbahn, der ja alles verändert hat. Sogar Eingemeindungen werden erwähnt. Großmachnow, Kleinkienitz. Ja, oder auch ganz aktuelle Dinge. Dieser umstrittene Abriss und Neubau am Bahnhof, der See als Freizeitort, die Kulturscheune selbst, der Weihnachtsmarkt. Baumpatenschaften, Stadtradeln habe ich auch gehört. Stimmt. Das ist echt erstaunlich, wie viel Lokalkolorit da drin steckt. Dadurch wird Rangsdorf eben nicht nur Kulisse. Überhaupt nicht. Der Ort wird zu so einem Mikrokosmos, in dem sich deutsche Geschichte spiegelt. Vom Mittelalter bis heute mit allen Brüchen und Kontinuitäten. Das Stück zeigt halt, große Geschichte passiert auch im Kleinen. Und das Lokale hängt oft enger mit dem Großen zusammen, als man denkt. Das kann man sicher auch auf andere Orte übertragen, diese Idee. Bestimmt. Was die Revue aber natürlich auch total trägt, ist die Musik. Das ist ja ein richtiges Potpourri, so eine bunte Mischung aus Schlagern, Liedern von damals. Ja, ein Hit noch dem anderen quasi. Und die werden oft sehr gezielt eingesetzt, manchmal ironisch, manchmal kommentierend. Wenn Rühmann »Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen« singt, klar, dann ist das natürlich perfekt für sein Image. Klar. Aber später singt er dann mit Beate Use »Eine kleine Sehnsucht«. Da ist dann schon mehr Melancholie drin, so nach Unerreichtem vielleicht. Oder Dietrich und Albers. Natürlich kommt das Fliegerlied. Muss ja fast. Ja, und Dietrich flirtet mit »Deine blauen Augen machen mich so sentimental« und Albers und Rühmann zusammen, die schmettern dann so richtig kämpferisch »Jawohl, meine Herren«. Vielleicht ein bisschen drüber auch? Ja, vielleicht auch ein bisschen drüber. Aber diese Lieder, die sind eben mehr als nur Deko. Die charakterisieren, die versetzen uns sofort in die Zeit, transportieren Geschichte ganz emotional. Das können Schlager ja oft gut. Manchmal wird's aber auch richtig, ja, bissig. Wenn Leni Riefenstahl mit ihrem hohen Anspruch ausgerechnet »Am Sonntag will man süßer mit mir segeln gehen« singt. Und ihr Mann Peter dann mit »Pack die Badehose ein«. Ja, dieser Kontrast zwischen Anspruch und Realität ihres Ausflugs und ihrer Beziehung, das ist schon sehr, sehr pointiert. Absolut. Oder denk an Sarah Leander. »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen«. Das kriegt hier so einen Beiklang von Hoffnung, vielleicht auch von Durchhalteparolen. Mhm. Und ihr anderes Lied, »Kann denn Liebe Sünde sein?«, das singen ja Beate Use, Marlene Dietrich und die Kioskfrau Helga zusammen. Ein ungewöhnliches Trio. Total. Das stellt natürlich Moralvorstellungen in Frage. Passt super zu Use und Dietrich. Und dass selbst Lilli Marleen dieses Soldatenlied zur Toilettensuche umgedichtet wird, das ist schon fast respektlos. Aber eben auch sehr lustig. Eine krasse Brechung. Reinhard Mais »Über den Wolken« hatten wir schon. Das passt perfekt zur Fliegerei. Und am Ende wird's dann international? Ja. Louis Armstrong »What a Wonderful World« und Kool & the Gang »Celebration«. Klassiker. Die Musikauswahl ist echt ein Highlight. Sehr durchdacht. Man merkt, da wurde überlegt, welches Lied was macht. Und mein persönliches Highlight. Wie sie Lilli Marleen umdichten. Oh ja. Mhm. Das berühmte »Unter der Laterne« wird zur gemeinsamen Toilettensuche von Use und Dietrich. Das zeigt doch perfekt diesen Spagat des Stücks zwischen großen Gefühlen, historischem Pathos und den ganz banalen Bedürfnissen des Lebens. Besser kann man diese Spannung kaum auflösen. Genau, das bringt uns zu den zentralen Themen. Wenn du jetzt auf diese Revue zurückblickst, was bleibt da bei dir hängen? Für mich ist ganz klar: Rangsdorf wird hier zum Mikrokosmos deutscher Geschichte. Auf diesem kleinen Bahnhof spiegelt sich das ganze Drama des 20. Jahrhunderts. Absolut. Und dann das Fliegen als die zentrale Metapher. Es steht für Freiheit, Fortschritt, Abenteuer. Ja? Aber durch Figuren wie Use, Rühmann und natürlich Stausenberg eben auch für Hybris, Krieg und die dunklen Seiten dieser Technologie. Das sehe ich auch so. Und dieses ständige Spiel mit der Zeit, die verschwimmenden Epochen, die zufälligen Begegnungen, das wirft doch Fragen auf, wie wir uns erinnern, oder? Wie funktioniert Geschichte im Kleinen und im Großen? Exakt. Und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit Kunst, Moral und Verantwortung. Die wird ja durch Figuren wie Albers oder eben Riefenstahl verkörpert. Was darf Kunst? Welche Verantwortung tragen Künstler in ihrer Zeit? Das Stück gibt keine einfachen Antworten, aber es stellt die Fragen auf eine sehr unterhaltsame Weise. Und das Erstaunliche ist ja, trotz all dieser schweren Themen, der angedeuteten Konflikte und der historischen Last, endet das Stück ja total positiv und feierlich. Das hat mich fast überrascht. Ja, das stimmt. Aber es funktioniert, finde ich, weil die Gemeinschaft, der Chor unter Nonne Marias Leitung, Organisatoren wie Richard Spiekermann, die bodenständige Helga, diese ganzen gestrandeten Stars und die historischen Spannungen irgendwie auffängt und integriert. Sie werden Teil des Ganzen. Genau. Der Schluss mit Louis Armstrongs What a Wonderful World und dem überschwänglichen Celebration ist dann eine reine Hommage an Rangsdorf und ein Aufruf. Lasst uns feiern. Das ist schon eine beeindruckende Leistung der Buntspechte und von Susan Klaffer, diese Fülle an Material, diese ganzen Brüche und Widersprüche zu einer runden, unterhaltsamen und doch nachdenklichen Revue zu machen. Du hast ja die Begeisterung im Publikum gespürt. Absolut. Der Lido von Berlin ist also viel mehr als eine nette Jubiläumsshow für Rangsdorf. Es ist wie ein Blick durch ein Kaleidoskop auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gespiegelt an diesem Brandenburger Bahnhof. Witzig, musikalisch, manchmal melancholisch, voller Anspielungen und überraschender Momente. Wirklich eine tolle Arbeit der Buntspechte und von Susan Klaffer. Man hofft wirklich, dass das vielleicht doch nicht ihre letzte Regiearbeit hier war. Und das Stück selbst, das wirkt ja nach. Es stellt uns doch allen die Frage, wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Ja. Mit den guten und den schlechten Seiten, den komplexen Figuren, den Brüchen, die unsere Orte geprägt haben. Es gibt keine einfachen Antworten, das hat das Stück gezeigt. Aber die Auseinandersetzung, das Fragen, das Nebeneinanderstellen, das ist wichtig. Genau. Es schärft den Blick dafür, wie Erinnerung funktioniert. Welche Geschichten werden erzählt, welche nicht? Welche Geister sind präsent? Das regt einen wirklich an, mal zu überlegen. Welche Geschichten, welche Legenden prägen eigentlich den Ort, an dem du gerade lebst? Gibt's da nicht auch Stoff für so eine Revue? Denk mal drüber nach. Das war's für heute aus Rangsdorf. Bis zum nächsten Mal.